Erster Gott, beschütze mich. Ich suche Schutz bei dir. Zweiter, ich sage zu Gott, du bist mein Herr. Ich habe nichts Gutes ohne dich. Dritter, die guten Menschen im Land sind wunderbar. Ich freue mich über sie. Vierter, wer andere Götter wählt, hat viel Leid. Ich will ihnen keine Opfer bringen. Ich will ihre Namen nicht nennen. Fünfter, Gott ist mein Anteil und mein Erbe. Du hältst mein Leben fest. Sechster, ich habe ein schönes Land bekommen. Mein Erbe gefällt mir sehr gut. Siebter, ich lobe Gott, denn er gibt mir Rat. Auch nachts denke ich über seine Worte nach. Achter, ich sehe Gott immer vor mir. Er ist an meiner Seite. Dann falle ich nicht. Neunter, darum ist mein Herz froh und meine Seele jubelt. Mein Körper ist sicher und rot. Zehnter, du lässt mein Leben nicht im Tod. Du lässt deine treuen Menschen nicht sterben. Elfter, du zeigst mir den Weg zum Leben. Bei dir gibt es viel Freude. An deiner Seite ist ewiges Glück.